Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, und der Stamm der Daniten suchte sich zu jener Zeit Erbbesitz zur Niederlassung, denn es war ihm bis auf jenen Tag inmitten der Stämme Israels noch nichts als Erbbesitz zugefallen. So schickten denn die Daniten aus ihrem Geschlecht, aus ihrer Gesamtheit, 5 tüchtige Männer aus Zorea und Estaol, um das Land zu erkunden und es auszuforschen, und geboten ihnen, zieht hin, erforscht das Land. Sie gelangten aber aufs Gebirge Ephraim zu Michas Haus und blieben hier über Nacht. Als sie nun bei Michas Hause waren und die Mundart des jungen Mannes, des Leviten, erkannten, kehrten sie dort ein und fragten ihn, wer hat dich hierher gebracht? Was tust du da und was hast du hier? Er antwortete ihnen, so und so hat Micha gegen mich gehandelt, er dingte mich, und ich wurde sein Priester. Da baten sie ihn, befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob die Reise, auf der wir begriffen sind, guten Erfolg haben wird. Der Priester erwiderte ihnen, geht getrost. Die Reise, auf der ihr begriffen seid, ist Jahwe genehm. So zogen die 5 Männer weiter und gelangten nach Lais. Da nahmen sie wahr, wie die Leute darin sorglos lebten nach der Weise der Sidonier, ruhig und sorglos, indem an nichts Mangel im Lande war und im Besitze von Reichtum. Auch waren sie fern von den Sidoniern und hatten mit niemandem Verkehr. Als sie nun zu ihren Stammesgenossen nach Zorea und Estaol kamen, sprachen sie zu ihren Stammesgenossen, was sitzt ihr stille? Auf, lasst uns gegen sie zu Felde ziehen. Denn wir haben das Land besehen, es ist in der Set ganz vortrefflich. Und ihr seid unschlüssig? Zögert nicht länger, euch auf den Weg zu machen, um hinzuziehen und das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hinkommt, trefft ihr ein sorgloses Volk, und das Land hat Raum nach allen Seiten. Ja, Gott hat es in eure Gewalt gegeben, einen Ort, wo selbst an nichts Mangel ist, was es auf Erden gibt. Da brachen von dort aus dem Geschlechte der Daniten von Zorea und Estaol 600 mit Waffen ausgerüstete Leute auf. Auf ihrem Zuge lagerten sie sich in Kirjat Jerim in Juda. Daher nennt man jenen Platz bis zum heutigen Tage Lagerdans, hinter Kirjat Jerim. Von da marschierten sie auf das Gebirge Ephraim und gelangten an das Haus Michas. Da ergriffen die 5 Männer, die nach Lais ausgezogen waren, um das Land zu erkunden, das Wort und sprachen zu ihren Stammesgenossen, wisst ihr auch, dass sich in diesem Gehöft ein Ephod und Teraphim, ein Schnitz- und Gussbild befinden? Seht also zu, was ihr tun wollt. Da bogen sie in jener Richtung ab, gelangten zu dem Hause des jungen Mannes, des Leviten, dem Hause Michas, und fragten ihn nach seinem Befinden. Und zwar blieben 600 Mann, die zu den Daniten gehörten, mit ihren Waffen angetan außen vor dem Tore stehen, und die 5 Männer, die ausgezogen waren, das Land zu erkunden, stiegen hinauf, drangen dort ein, entwendeten das Schnitzbild, den Ephod und Teraphim und das Gussbild. Der Priester aber stand vor dem Tor, und die 600 Mann mit den Waffen angetan. Da drangen jene in das Haus Michas ein und entwendeten das Schnitzbild und den Ephod und Teraphim und das Gussbild. Der Priester fragte sie, was macht ihr? Sie aber erwiderten ihm, schweig still. Lege die Hand auf den Mund, geh mit uns und werde uns Vater und Priester. Willst du lieber Hauspriester eines einzelnen Mannes sein oder Priester eines Stammes und Geschlechts in Israel? Das sagte dem Priester zu, und er nahm den Ephod und Teraphim, das Schnitzbild und das Gussbild und trat inmitten der Leute. Darauf wandten sie sich zum Gehen und stellten die Kinder, das Vieh und die Dinge von Wert an die Spitze. Kaum aber hatten sie sich vom Hause Michas entfernt, da scharten sich die Bewohner des Gehöfts beim Hause Michas zusammen und holten die Daniten ein. Sie riefen die Daniten an, worauf diese sich umwandten und Micha fragten, was ist dir, dass du dich zusammengeschart hast? Er antwortete, die Götter, die ich mir hergestellt habe, habt ihr weggenommen, dazu den Priester, und seid davongegangen, was bleibt mir nun noch? Wie könnt ihr da noch fragen, was ist dir? Die Daniten erwiderten ihm, lass uns nichts weiter hören, sonst könnten erbitterte Leute über euch herfallen, und durch deine Schuld wäre es um dein und der deinigen Leben geschehen. Darauf zogen die Daniten ihres Wegs. Micha aber erkannte, dass sie ihm überlegen waren, und kehrte wieder nach Hause zurück. Nachdem sie so mitgenommen, was Micha hergestellt hatte, samt dem Priester, den er besaß, überfielen sie Lais, ruhig und sorglos lebende Leute. Die besiegten sie in blutigem Kampf und steckten die Stadt in Brand, ohne dass ihr jemand Hilfe gebracht hätte, denn sie lag fern von Sidon, und sie hatten mit niemandem Verkehr, sie lag nämlich in der Ebene von Beth Rehob. Sodann bauten sie die Stadt wieder auf und siedelten sich daran an, und zwar nannten sie die Stadt denn nach dem Namen ihres Ahnherrn denn, der dem Israel geboren wurde, dagegen hatte die Stadt früher Lais geheißen. Darauf stellten sich die Daniten das Schnitzbild auf, und Jonathan, der Sohn Gersoms, des Sohnes Moses, und seine Söhne dienten dem Stamme denn als Priester bis zu der Zeit, wo das Land geräumt werden musste. Und sie stellten sich das Schnitzbild, das Micha gefertigt hatte, auf über die ganze Zeit, während welcher das Gotteshaus zu Silo bestand.